Ja, gut gegessen, gut genährt finden wir uns ein zur jetzt schon 7. Folge New Spirit Casters. Mein Name ist Tobias. Ich sitze hier mit dem guten Max. Und heute wollen wir ein bisschen mehr den Fokus wieder auf Whisky legen, ne? Ja, richtig. Jetzt gerade ungefähr eine Stunde vorm Champions League Finale, das uns ja eigentlich nicht so tangieren sollte, haben wir gedacht, schieben wir mal noch gemütlich einen Podcast ein. Und zwar zum Thema, ja, Puck-Laddie heute. Und da haben wir uns zwei Laddies besorgt, beziehungsweise hatten den einen auch schon da. Einmal den Second Edition, den 12 Jahre alten. Und einmal den Islay Berley oder Berley Barley, würde ich sagen. Barley, ja, heißt Gerste übersetzt. Ist Interessant. eigentlich ganz einfach. Und zwar, ja, kann man eigentlich wollen eben mit dem anfangen, oder? Ja, fangen wir mit dem einfach Ja, kann an. man einfach schon mal ein bisschen was dazu sagen. Für den Whisky, der wurde 2006 in die Fässer gefüllt. Und ist 2011 schon abgefüllt worden. Und da wird halt nur Gerste von den Islay-Inseln oder von der Islay-Insel verwendet, um ja dann daraus Whisky herzustellen. Ja, ist halt noch ein sehr junger Whisky, sieht man auch an der Farbe. Ist halt noch sehr, ja, sehr strohfarben, würde ich sagen, sehr Ja, hell sehr halt. hell. Erinnert, schwer zu sagen. Also sieht halt echt so ein bisschen aus wie so leicht farbiges Wasser, aber kein kräftiger Ton in Richtung Gold oder so, sondern sehr, sehr heller, blasser Ton auch. Ja, ich bin gespannt. Wir haben den beide noch nie probiert. Du hast Ja. den als Pröbchen mitbestellt in deinem letzten Paket. Genau. Und dann gießen wir einfach mal ein Ja. hier. Ein bisschen über. Kann der Vater noch probieren? Ach so. Ja, warum nicht? Hier. Ja, ich bin natürlich immer noch ein bisschen verschnupft und ziemlich müde, aber Ja, ich war heute auch mal verschnupfter als gerade. Dann habe ich relativ viele Zwiebeln geschnitten für das leckere Rindfleisch, das geschmorte, was eben gab. war Und echt das hat großartig. meine Nase etwas freigemacht. Ich reagiere da immer sehr empfindlich auf Zwiebeln. Heul, Rotz und Wasser direkt. Und bekomme aber die Nase immer dadurch sehr schön frei. Du holst ja auch so immer Rotz und Wasser. Kleines Ist wahr, Mädchen. ist wahr. Und wir haben eine Fliege im Aufnahmestudio. Ach, naja. Ja, und was sagst du? Ich finde, der riecht relativ fruchtig. Ja, recht fruchtig, aber auch schon. Was für Fässern ist der gereift? Jetzt musste ich Okay. gerade überlegen, Schrägstrich auf meinen schlauen Zettel gucken. Das hätte ich tatsächlich jetzt wahrscheinlich auch so gesagt, weil ich Ja. finde, da kommt auch deutlich im Geruch raus, so ein bisschen auch diese leichte Vanillenote auch. Das ist ganz schön, weil wenn man jetzt schon in der 7. Woche hintereinander immer Whiskys verkostet, also bewusst mal so verkostet, bildet sich so langsam ein Geschmack raus oder Auf aus. jeden Fall. Also mehr auch als vorher. Wir haben ja vorher, denke ich, auch immer schon bewusst getrunken. Aber ich hätte dir wenig zu den einzelnen Whiskys, glaube ich, sagen können. So einfach mal salopp. Max hier, du hast, also Highland Park wahrscheinlich schon, aber auch zum Lady, den wir nachher noch trinken. Die Second Edition ist ja auch eine Flasche von mir, die auch schon immerhin so zu 2 Dritteln leer ist. Und da kann ich dir gerade gar nicht sagen, was den wirklich auszeichnet. Der ist einfach sehr lecker, aber ich muss gestehen, ich habe den tatsächlich nie so ganz bewusst getrunken, wie jetzt dann hier gleich wahrscheinlich im Podcast. Ja. Natürlich so, ich werde mal jetzt noch Wasser drauf machen. Der hat nämlich 50%. Und wir wissen ja mittlerweile, dass das Ganze erst mit einer niedrigeren Alkoholprozentzahl sich wirklich entfaltet. Kann ich nämlich auch ganz schön zu sagen. Habe ich ein bisschen recherchiert. Und zwar hat der... Ja, ich tropfe hier erstmal, sonst bin ich so... Ja, ich habe schon ein bisschen Wasser drauf gemacht. Man merkt auch direkt, ich finde, der Geruch verändert sich so ein bisschen. Und zwar würde ich gerade ein bisschen dazu tendieren, so in Richtung Mandel. Ja. Kannst du es nachvollziehen? Auf jeden Fall sowas Gebranntes. Aber nicht so torfig, sondern... Nee, nicht so torfig gebrannt. Also... So ein bisschen geröstet, aber halt auch so ein bisschen, ja, also wie die Mandel, die ja als Nuss halt auch relativ viel Fett hat. Also ein bisschen so eine... Ja, schön. So was Öliges, ja, so eine nussig, also nicht so kräftig walnussmäßig, so eine nussig-ölige Note auch. Ja, wir packen mal hier jetzt nochmal, wir haben ja gesagt, wir machen heute ja ein bisschen Whisky... Erzählstunde auch. Und zwar hat man ja gesehen, wenn man hier den hochprozentigen Whisky Tröpfchen Wasser reingibt, dann gibt es so Schlieren. Richtig. Ja, die sind hierbei noch extremer, weil der ist nicht kühl gefiltert. Kühl gefiltert heißt, jeder Whisky hat natürlich Stoffe drin. Das sind meistens so Fettverbindungen. Und kühl gefiltert bedeutet, dann wird der Whisky runtergekühlt auf so 5 Grad, manchmal auch tiefer. Und dann werden die Klumpen die aus und du kannst die rausfiltern. Okay. Und dann siehst du, wenn du Wasser dazu gibst, nicht diese Schlieren oder nicht so viel. Und halt auch, wenn der Whisky abkühlt. Wenn du den jetzt hier ins Eisfach legen würdest, dann würde der ganz trüb werden. Ja. Und das einfach kühl gefiltert. Ist halt einfach ein, ja, so ein Verschönerungseffekt. So, ja, alle großen Standardabfüllungen sind eigentlich kühl gefiltert. Ja. Man sagt natürlich auch dann, ob da vielleicht natürlich auch Geschmack verloren geht. Ja. Ist ja wie bei naturtrüben Apfelsaft. Ja, klar, der schmeckt zum Beispiel auch einfach besser als klarer Apfelsaft oder nicht naturtrüber Apfelsaft. Also es war mir jetzt auch neu. Ich beschäftige mich zwar zwischendurch immer ganz gern mit Whisky, aber gerade so die Herstellungsprozesse und so, das ist so ein Feld, womit ich bisher relativ wenig zu tun hatte oder wo ich mich relativ wenig so reingelesen habe auch. Von daher sehr gut, dass du dich da ein bisschen schlau gemacht hast. Und ja, ich gucke halt immer die Sachen vom Horst Lüning, wo du so schön gesagt hast, das ist wie Sendung mit der Maus für Whisky-Genießer. Ja, so ein bisschen. Also die Art zu erklären, erinnert mich so ein bisschen an die Sendung mit der Maus. Hat zu einem Thema für Erwachsene natürlich wegen dem Alkohol, aber auch natürlich vom Anspruch her so ein bisschen anders. Aber so eine sehr angenehme Art zu erklären, die nicht so von oben herabkommt, nicht so, ich weiß das und deswegen erkläre ich dir das jetzt so besserwisserisch, sondern einfach sehr sympathisch und ja, jemand, dem einfach dran gelegen ist, glaube ich, Leuten das Wissen zu vermitteln. Finde ich klasse. Ja, du merkst halt einfach, der hat Spaß dabei und ja, wie gesagt, dann kann man sich halt auch mal da Folgen angucken. Die gehen ja dann immer so 10 Minuten und kriegt ein bisschen Wissen mit. Ich würde übrigens sagen, es ist nicht unbedingt Mandel. Es könnte auch so ein bisschen Richtung Butter gehen. Und zwar kennst du Butter-Vanille-Aroma? Dadurch, dass Bourbonfässer sind, jetzt mit dem Wasser drauf, hat das so ein bisschen was von Butter-Vanille-Aroma. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Meiner kann noch ein bisschen Wasser vertragen. Ja, der hat schon so eine Schärfe drin, die man ihm bei dem doch recht, also gar nicht so zutrauen würde, weil der Geruch ja relativ erst fruchtig ist und dann so ein bisschen mit der Vanille auch drin, eigentlich eher so ein bisschen zarterer Geruch, kein Geruch, der dich jetzt sofort so ganz überwältigt, der eher so ein Stück angenehmer ist. Und aber Schärfe auf der Zunge kommt halt durch das junge Alter. Ja. Das ist ja, 5 Jahre ist ja nix. Wir sind noch jung und wild. Ja, der Whisky ist noch jung und wild, aber es... Ich muss jetzt gerade nochmal probieren, denn beim ersten Mal fand ich doch die Schärfe so ein bisschen überwältigend. Ja, ich muss sagen, aus dem Whisky kann was werden, ist aber auch einfach noch ein bisschen jung. Da ist, du merkst so ganz leichte Holznoten und diese Bourbon-Fass-Charakteristik, aber ist halt einfach noch sehr scharf von dem Alkohol her. Ja. Ja, also das finde ich auch sehr ähnlich. Ist echt schwierig, gerade da zwischen der Schärfe da irgendwie so genauer rauszufiltern, wonach der so wirklich schmeckt. Der riecht tatsächlich auch interessanter, als er eigentlich dann wirklich schmeckt. Ich werde gerade anrufen. Dann können wir dann noch rausnehmen. Ja, wie gesagt, das Ganze noch etwas jung für mich. Ja. Aber jetzt, wo ich auch ein bisschen mehr Wasser noch drauf gemacht habe, also ein klein bisschen, riecht er wieder fruchtiger. Da merkt man dann auch so dieser Unterschied. Also am Anfang war wirklich fruchtig, dann zwischendrin, also als ich erstmal ein paar Tropfen Wasser drauf gemacht habe, hatte ich echt stark dieses buttrige Aroma, also ja, habe ich ja eben schon versucht zu beschreiben. Und jetzt ist es eher wieder fruchtiger. Ich wollte noch erklären, erst ab unter 46% geht der Whisky, ja, man sagt so, bricht auf. Hat damit zu tun, dass über 46% sich lange Molekülketten im Alkohol bilden. Also man spricht dann von diesen Fuselölen. Und wenn man Wasser da drauf gibt, werden die halt chemisch aufgebrochen. Und dann entfaltet sich das mehr. Und dann kann man mehr Nuancen und mehr Gerüche und Geschmäcker wahrnehmen. Ja, das merke ich jetzt auch gerade. Ich habe gerade nochmal probiert. Mit ein bisschen mehr Wasser drauf und jetzt ist er auch nicht mehr ganz so scharf. Die Schärfe ist immer noch da, klar, aber schon eher so ein Tick mehr, dass man die Früchte rausschmeckt. Also schon ein recht fruchtiger Whisky ja auch. Wobei dann halt doch immer eben diese Schärfe noch natürlich da ist. Aber der kommt gerade so ein bisschen. Er wächst. Ja. Ja, nicht schlecht, aber wie gesagt, ich würde im Ganzen mal noch so 2, 3, 4 Jahre geben, wenn der dann 10 Jahre alt ist. Das ist echt ein leckerer Tropfen auch. Ja. Aber ist auch irgendwie Laddi an sich. Ich war am Anfang... konnte ich einfach mit Laddi, muss ich sagen, nicht so viel anfangen, weil wirklich, die haben ein Übermaß an Produkten. Du weißt nicht, wo du da... anfangen sollst. Aber wenn man dann so jetzt mal weiß, was mit den ganzen Fässern ist und da so ein bisschen durchgestiegen ist, eine sehr sympathische Brennerei. Ja, vor allen Dingen, also ich habe, meine ich mich zu erinnern, auch mal gelesen, dass eben diese vielen Veröffentlichungen auch daraus kommen, dass sie eben sehr lange unabhängig waren. Ich glaube, sie sind es jetzt auch nicht mehr. Nee, ich habe heute noch den Wikipedia-Artikel gelesen, hat irgendwie für jemand für ja, einen horrenden Betrag die Brennerei gekauft. Ist ja aber auch noch nicht lange her, irgendwie 2012 oder so. Jedenfalls, ja, ich glaube, bis so zum letzten Jahr, die waren halt sehr, sehr lange noch unabhängig, also auch viel länger als die meisten anderen Destillen so. Und haben eben da so ein bisschen versucht, sich damit auch, ja, über Wasser zu halten, finanziell natürlich auch, indem sie relativ viele unterschiedliche Sachen probiert haben auch und rausgebracht haben. Dann, da sind ja echt auch ein paar sehr, sehr interessante Sachen dabei. Wir hatten ja von der Whisky-Messe den einen, der war echt... Der ja auch wirklich ein Experiment war. Hat mal gemerkt, ein Fass limitiert auf 300 Flaschen oder 200. 200 noch was Flaschen, ja. Aber war halt schon ein super Tropfen, muss man sagen. Ja, aber Ladi, die haben, wie gesagt, immer schöne Abfüllungen jetzt. Bin ich mal gespannt auf den zweiten, den wir hier haben. Ja. Ja, ich mag auch, um da vielleicht nochmal gerade bei der Distillerie selbst zu bleiben, ich mag auch so den Stil der Verpackung und der Flaschen eigentlich ganz gerne. Mit dem, also es hat relativ viel dieses Türkise oder helle Türkis mit dran, ist ja wirklich an ganz, ganz vielen, zumindest an den bisschen an den Standardabfüllungen. Ja, ja, und man hat da mit dem Flaschendesign ist halt schon so sehr einzigartig auch. Ja, aber auch irgendwie einzigartig, ohne da fürchterlich außergewöhnlich sein zu wollen oder so. Also kommt in einer runden Blechdose, Flasche ist rund, einfach gehalten, trotzdem wieder erkennbar. Ja, wirklich sehr, sehr interessante und auch immer noch sympathische Destille. Ja, ja, ja. Und die westlichst gelegenste Destille Schottlands, glaube ich. Ja. So für Fun Facts hier mal rauszuhauen. Ich bin mal gerade das Glas ein bisschen aus. Ja, habe ich eben auch schon gemacht. Unseren zweiten. Kann ich vielleicht noch kurz erzählen, wie ich an die Flasche gekommen bin, beziehungsweise wie ich dazu kam, die zu kaufen. Und zwar waren wir, ich glaube, es war die Woche vor Weihnachten 2011, also Dezember 2011, so lange ist sie jetzt auch schon in meinem Besitz, waren wir mittwochs morgens im Kino, im Broadway in Trier, die ja immer mittwochs morgens für einen günstigen Kurs 6 Euro drei Filme anbieten, aus denen man halt aussuchen kann sich einen und dann dazu noch so viel Kaffee und Tee trinken kann, wie man gerne möchte. Sehr, sehr schönes Angebot, wenn man denn Zeit hat, das wahrzunehmen. Und als Student kommt das ja schon mal vor. Da waren wir der Gott des Gemetzels gucken. Klasse Film. Und da betrinken sich ja auch zwischendrin oder zum Ende hin, indem sie so eine ganze Flasche Lady platt machen. Das ist, glaube ich, nicht genau der, ist, glaube ich, der Ten. War aber auch egal. Und ich hatte eh irgendwie noch vorgehabt, mir selbst halt so als Weihnachtsgeschenk eine Flasche Scotch zu kaufen und dann ja danach ab runter in Karstadt und die Flasche eingetütet. Ja. Und das auch nicht unbedingt bereut. Nö, ist ja... Ich bin mal gespannt. Ich habe den bestimmt schon mal mit dir probiert, aber kann mich da überhaupt gar nicht mehr dran erinnern, wie der geschmeckt hat. Ich habe den bestimmt schon öfter probiert und kann mich auch nicht so ganz wirklich dran erinnern. Na, der schenkt mal hier schon ein. Ja, ich bin sauber. Ich habe jetzt noch ein Pröbchen und dann sind meine 5 Proben auch schon wieder weg. Können wir uns mal umschauen, was wir vielleicht noch so... Ja, ich wollte dann jetzt hier nächsten Monat wieder nachlegen und mal auch ein Fläschchen kaufen, denke ich. Oder Ja, so ist gut. Oder halt mal so 10cl Fläschchen. Okay. Wo man dann halt mal halt eine ganze... Auch was von hat. Ja, eine ganze Flasche ist halt schon immer ziemlich viel, finde ich. Vor allem, weil man ja auch nicht immer denselben Whisky so probieren will oder trinken will. Auch wenn er gut ist. Ja, wenn er gut ist, aber so ein bisschen Abwechslung ist halt schon immer ganz gut. Ja. Und deswegen dann so mehrere kleinere Flaschen als okay. eine große ist, glaube ich, ganz gut. Ja, wir gucken einfach mal. Ja, dann riechen wir einfach mal hier. Der hat übrigens auch 46%, ne? Der ist auch nicht so ganz arm an Alkohol. Ja, geht, aber kann man trotzdem noch ein bisschen verdünnen. Ja. Wo war der jetzt auch Bourbon, ne? Ja, der ist auch aus dem Bourbon-Fass. Also heute ein Lady Bourbon Special quasi bei den New Spirit Castern. Ja. Ein paar Tröpfchen Wasser. Ein paar Tröpfchen Wasser. So? Ja, erstmal gut. Der ist übrigens auch nicht kühl gefiltert. Oh, der riecht aber fein. Der riecht vor allen Dingen nach Vanille. Und zwar voll nicht krass so knapp. Nach Vanille, ja. Finde ich ja geil. Ich stehe ja schon so ein bisschen auf Vanille. Vanille steht ja auch immer so ein bisschen bei allen Sachen im Verruf eher was für so weich. Also Vanillepudding. Da sagen mir dann, ja, aber Schokopudding ist cooler. Vanilleeis. Ne, aber Schokoeis ist besser. Aber so ein bisschen Vanille-Fan bin ich doch. Ja, ja. Wobei ich auch Schokopudding und Schokoeis besser finde als Vanillepudding und Vanille. Aber Vanille ist halt so irgendwie so das Standardeis. Ja, stimmt schon. Aber ein gutes Vanilleeis auch nichts Schlechtes. Nicht umsonst Hauptbestandteil des Spaghetti-Eis. Gutes Eis, da bin ich der Fachmann für. Da fährt man auch mal gern über die Mosel drüber ins Feindesland nach Euren, ein Stadtteil von Trier, um gutes Eis zu trinken, hätte ich fast gesagt, zu essen. Oh, der ist aber, der riecht voll super. Der ist echt, ja, aber also ich finde es schon eine krasse Vanillenote drin. Ja, sehr süß halt, süßlich, vanillig. Ich glaube, heute haben wir echt die professionellste Whisky-Verkostungsfolge bis jetzt, würde ich sagen. Ja, man lernt ja auch dazu. Ich finde es übrigens sehr schade, dass ich den Talisker von letztem Mal so schlecht probieren konnte. Der war wirklich, was ich geschmeckt habe, war echt gut. Ja, der war echt nicht schlecht. Und ich habe ja auch nachgeguckt, die Flasche kostet auch nur 40 Euro oder 36 oder so. Oh. Und ein Schnapper, würde ich sagen. Jetzt kommt aber hier gerade Apfel durch, finde ich. Jetzt habe ich gerade den Apfel. Apfel stark im. Wenn du, aber ist dann natürlich, wenn du sagst Apfel, dann ja, also, achtest du auf Apfel und ja, hast klar, mehr Apfel. So. Also war jetzt bei mir. Ja, so Apfel unten drunter und dann kommt dieses Vanille. Ja. Das ist schön. Ach, riecht echt auch wieder sehr, sehr echt gut. Gut, ja. So, ich probiere jetzt einfach mal. Ja. Ja, auch wieder diese Bourbon-Charakteristik, so dieses leicht holzige, was er so und ja, der hat auch so diese bisschen diese Schärfe noch drin, aber in einer viel, viel schwächeren Form als der von eben. Ist, finde ich, ziemlich süß. Nicht unbedingt so ganz extrem fruchtig süß, schon so ein bisschen, aber nicht so, dass du direkt nur an Frucht denkst, also, sondern schon auch eher so ein bisschen dieses, ja, Eiche, Holz. Ja, sowas, Eiche. Ja, Nodat aus den Fässern wahrscheinlich auch. Oh, der gefällt mir sehr gut. Fein. Ja, gut. Der bleibt auch im Nachgeschmack relativ süß. Also oft so Süßwhiskys werden im Nachgeschmack so ein kleines bisschen bitter. Ja, der bleibt aber so. Ja, der hier bleibt eher, also der bleibt jetzt doch ein bisschen stärker da mit der Süße zurück. Spannend. Fein. Ich wollte mal noch kurz ansprechen, was wir noch so vorhaben. Okay. Ich würde sagen, wir nähern uns ja mit riesigen Schritten der 10. Folge. Stimmt. Und da hattest du ja oder wir dann die Idee, ein Videospiel-Gaming-Special zu machen. Ja, also allgemein war ja so die Idee vielleicht immer zu einer 5. Folge, also immer 4 Folgen normales Programm in Anführungszeichen zu machen, was eben hauptsächlich aus Whisky und den Wochenrückblicken besteht. Aber alle 5 Folgen das so ein bisschen aufzulockern mit einem Themen-Special. Ja, finde ich ja sehr gute Idee. Und ja, dann wäre die 10. mit Gaming. Also nicht nur halt irgendwie aktuelle Spiele, sondern auch irgendwie ein bisschen Hintergrund dazu. Unsere Gaming Biografie, sag ich mal. Ja, dann natürlich jetzt, wo auch letzte Woche Dienstag die neue Xbox angekündigt worden ist, die neue PlayStation wurde ja schon im Februar angekündigt, glaube ich, ja. Ja, auch so ein bisschen Ausblick auf die nächste Konsolengeneration und gleichzeitig auch so ein Stück weit nochmal so ein Resümee, was denn ja diese Generation quasi so gebracht hat. Also so nochmal eine Rückschau auch auf die letzten ja 7-8 Jahre Gaming. So lang dauert die Generation ja echt schon. Ja, seit 2005 schon kam die krass, Xbox raus. Ja, dass die PlayStation 3 und die Xbox schon wieder so lang. Ich glaube, so lang war vorher auch noch keine Konsolengeneration am Markt. Ja gut, das war aber auch ein Riesenschritt von der PS2 oder Xbox dann ja zu der PS3 oder Xbox 360. Und ja. Ja, von daher, also es wäre ja dann in 3 Wochen, ich weiß nicht, müssen ja jetzt nicht unbedingt noch viel tiefer in das Thema einsteigen, wenn wir in 3 Wochen dann noch wahrscheinlich mal in einer längeren Folge, also es könnten schon so 2-2,5 Stunden werden, weil es einfach viel zu erzählen gibt. Ja, und dann halt dabei noch irgendwas Schönes trinken. Gucken wir genau. Mal. Muss ja nicht unbedingt ein Whisky sein. Ja, Gin Tonic vielleicht, sowas machen oder. Beim Gaming müssen wir eigentlich Energy Drinks. Energy Drinks testen. Ja. Stell dir mal vor, du probierst so 7 Energy Drinks in 2,5 Stunden, wie du danach durch die Bude hüpfst. Ja. Wir gucken mal, wie wir das machen. Ja, und hoffentlich auch mit einem Gast, so viel. Ja. Darf ich schon mal verraten? Wäre echt, ja, ist so ein bisschen angeplant. Ich denke, das wird auch klappen. Ich denke auch. Und ja, das so als kleine Vorschau mal wieder auf eine der nächsten Folgen dann. Was wir bis dahin machen, gucken wir mal, Whisky trinken. Wir hätten dann noch ein Highland Park Special zu machen mit 3 Highland Parks. Stimmt. Highland Parks. High. Ja. Ich finde auch mal interessant, da können wir wahrscheinlich auch 10 Folgen draus machen, aber mal, vielleicht könnte ja auch ein bisschen länger werden, eine Folge, wo wir ein bisschen ein paar Speyside Whiskys probieren. Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt nochmal Proben bestellt, wäre das ja auch eine Möglichkeit. Muss man mal schauen. Ja, da wäre auch eine Sache zu denken, ob man vielleicht dann von der 11. bis 15. Folge in jeder Folge ein Speyside Whisky probiert. so ein, oder in die Art, also so die ein, Art so ein Weise, Whisky-Block ja. macht. Mhm. Also nicht Block, sondern Block. Um dann da, ja, sonst sind wir hier 4 Stunden am Saufen und dann interessiert irgendwann eh keinen mehr. Ja, ist vielleicht besser, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Aber man wird sehen. Jetzt ist erstmal. Ich muss gerade reingrätschen, weil der Satz hätte auch wirklich gerade vom Beckenbauer kommen können. Aber man muss sehen. Ja. Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept hier gebracht. Nee, aber wir haben ja, wie gesagt, noch so einen Highland Park. Auf jeden Fall. Den man mal probieren könnte. Also bevor wir alle Whiskys auf der Welt probiert haben, gibt es das Internet wahrscheinlich nicht mehr. Von daher, ja. Wenn wir da immer irgendwie was finden, was man probieren kann. Und selbst wenn wir keine Lust auf Whisky haben, dann machen wir was anderes. Da lassen wir uns selbst mal überraschen. Ich probiere nochmal den Lady. Ja, ich habe jetzt meinen letzten Schluck. Hast dich besudelt. Ein wenig, ja. Du Sau. Leider etwas mehr als ein Schnaps-Intus und schon kann er motorisch nichts mehr. Ja. Ah, der ist fein. Den, der kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Der Whiskys. Die wird auch immer länger. Der Whiskys, die man trinken kann. Ja, ich habe jetzt eingeteilt. Ich habe, irgendwie ja nicht jeden Whisky, den ich probiert habe, aufgeschrieben, aber auf jeden Fall so die interessanten, die ich mal probieren will. Und habe mir auch so ein paar Flaschen schon aufgeschrieben, wo ich mal gern, also oder ein paar Whiskys aufgeschrieben, wo ich mal gern mehr von hätte. Und ja, aber da kommt eine ganz schöne Liste zusammen mittlerweile. Max ist voll im Whisky-Rausch hier. Ja, ich finde vor allen Dingen den Nachgeschmack echt super. Der bleibt wirklich erstaunlich lange ganz intensiv, irgendwie auch ähnlich wie dem Geschmack im Mund selbst vorher, wenn du den Whisky wirklich im Mund hast. Bin sehr angetan. Auch im Prinzip ein bisschen, naja, blödsinnig, dass jetzt schon 2 Drittel von der Flasche da irgendwie in den letzten 1,5 Jahren getrunken habe und den nie so klar, also ich habe den schon immer gerne getrunken und der hat immer sehr lecker geschmeckt, aber so bewusst ja, nie war so mir das noch nicht. Fokussiert und bewusst, ja. Ich würde auch mal wieder gerne ein paar Whiskys, die ich schon immer mal probiert habe, nochmal probieren. Entschuldigung. Mit dem Know-how, was ich jetzt habe. Vielleicht findet man da vieles jetzt wieder besser. Ich würde zum Beispiel jetzt mal gern einen Aaron Whisky probieren. Den fand ich vor 2-3 Jahren extrem schlecht. Mhm. Mal gucken, wie das jetzt. Ich habe schon nie getrunken. Ja. Gott, der ist lecker. Da bin ich wirklich gerade froh, dass ich noch was davon habe und das nicht nur eine Probe war. Ja, ja, mach mich nur neidisch oder hier. Du kannst ja bei mir dann auch was mittrinken. Ja, wir sind ja immer hier. Ich trinke ja Whisky vorrangig auch eigentlich mit dir zusammen alleine. Ich habe die Flaschen hier stehen, aber ich trinke unter der Woche nicht einfach mal alleine Whisky. Das kommt so selten vor. Ja. Was ich schon mal mache, ja, oder als ich noch Flaschen offen hatte, ich habe ja alles leer. Halt schon mal so irgendwie sonntagsabends dann. Ja, also schon mal. Gerade in Kombination irgendwie eine gute Platte angemacht und schön ein bisschen Musik gehört und dazu einen guten Scotch getrunken. Aber auch nicht ständig. Und wenn du 4, 5 offene Flaschen Whisky da stehen hast, dann werden die davon nicht leer, wenn du dann einmal in der Woche einen. Ja, deswegen sage ich ja so eine Alternative mit den kleineren Ja. Wäre halt, ja, ach, wir, der Nachschub wird uns schon nicht ausgehen. Ja, das machen wir irgendwann, machen wir Remakes von Folgen. Und heute nochmal. Wir trinken den gleichen Whisky und reden über genau die gleichen Themen, wie wir sie heute finden. Ja, ja, stimmt. Nee, machen wir nicht. Nee. Dann ist uns. Und wenn wir das machen, dann in 3D, das seid ihr sicher, Leute. Nee, wenn was ist, dann gehen uns die Themen, die werden uns nie ausgehen, glaube ich. Zwar war meine Woche diese Woche wirklich etwas bescheiden. Oder nichts ist passiert, was man wirklich groß jetzt hier darbieten muss. Aber ich habe tatsächlich mal konzentriert für die Uni wirklich viel auf die Reihe gekriegt. Bin da gut vorangekommen. Und ja, habe ansonsten ein bisschen Dexter geguckt, ein bisschen Xbox gespielt, aber auch nicht viel. Hat alles immer so zwischendrin. Und ja, dann halt noch Training und so. Und dann gibt's nicht so wahnsinnig viel Außergewöhnliches. Ja, es war bei mir auch so eine ganz normale Woche. Ich bin jetzt im Doctor Who-Fieber. Stimmt. Serienmäßig. Da muss ich schon sagen, großartige Serie. Schade, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Ist irgendwie so eine, also die erste Staffel ist halt noch sehr trashig. Bin jetzt auch noch nicht, lang nicht durch, aber ist irgendwie wie eine Mischung aus Star Trek, Monty Python und irgendeinem Trash-Movie aus den 80ern. Weil wirklich so die Animationen noch wirklich relativ schlecht sind und obwohl es 2005 ist, ein bisschen so gewollt. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir sagen lassen, dass die Serie mit den Staffeln dann noch etwas ernster und tiefgründiger wird. Aber allein schon hier dieser englische Humor in der ersten Staffel ist großartig. Das ist einfach. Ja, ich glaube, gerade wenn was so ein bisschen trashig wirkt, muss das auch gar nicht so schlecht sein. Das kann ja durchaus sehr charmant sein. Und gerade in Verbindung mit dem britischen, also sind wir wieder im Thema, wo wir letzte Woche schon uns verredet haben. UK-Serien, super. Kann das trotzdem eine sehr spannende Mischung sein. Ja, und sonst habe ich eigentlich diese Woche. Ich kann noch ganz kurz sagen, ich habe mir mal wieder Forza Horizon rausgekramt auf der Xbox 360 und habe mir dafür das kostenlose Update runtergeladen, wo es 1000 kleine Challenges gibt für alle Autos. Ah, dann hast du jetzt was zu tun, wenn du die Hausarbeiten fertig hast. Ja, aber nee, nicht fertig, sondern zwischendrin, weil du wirklich, also jedes Auto hat so 5-6 Challenges. Und die hast du in so 10, 15 Minuten maximal durch. Und dann kannst du zwischendrin mal so ein Auto gerade abhaken und dann machst du wieder weiter. Lässt sich wunderbar zwischendrin spielen. Du brauchst nicht auf irgendeine Story zu achten oder so. Kannst du bei Musik hören. Ja, das sehr, sehr angenehmes Spiel für zwischendurch. Das habe ich jetzt wieder, NBA 2K12 entdeckt. Dann spielst du halt zwischendurch mal so ein Spiel und denkst wenig nach. Ist halt ganz gut so für Poisken zu machen. Ja, und Forza Horizon war ja auch schon beim Durchspielen großartig. Also das ist für mich vielleicht so ganz, ganz nah dran am perfekten Rennspiel, weil es halt Open World, nicht so ganz riesig, aber wirklich in einem schönen Rahmen, in Colorado auch sehr abwechslungsreich mit Staudamm und Wasserfall und Mina, also Bergbaudörfchen und so Kram. Sehr, sehr viele Autos. Nicht so ein Umfangmonster wie diese typischen Rennspiele, wo du nie zum Ende kommst. Gran Turismo. Ja, oder auch Forza Motorsport 4 halt. Ja. Und kurze Rennen, die so kurz und knackig sind, wo du auch nicht ewig dran fährst, wo du nicht 27 Runden in Silverstone fahren musst und da wirklich 25 Minuten oder noch viel länger so ein Rennen fährst. Wird auch später bei Forza Motorsport 3 und 4, die ich auch sehr gerne gespielt habe, reinkommen und das Ganze so ein bisschen zäh macht. auch nicht so ganz hyperrealistisch gehalten, ein Ticken arkadiger auch als ja, Gran Turismo jetzt oder die richtigen Forza-Teile. Ein ganz cooles Setting mit diesem Festival, was da ist, sieht bombisch aus und spielt sich einfach klasse. Und von daher sehr, sehr angetan davon. Wäre ich nicht abgeneigt, davon nochmal einen Nachfolger zu sehen oder so. Ja, vielleicht komme ich ja auch in den Genuss, Forza spielen zu können, wenn ich dann mir im Herbst die neue Xbox hole. Dann garfen wir uns in Forza 5. Auf jeden Fall, weil also ich habe Gran Turismo für die PS3 halt gespielt und ja, ich bin damit nicht so ganz warm geworden. Das war einfach, ist einfach zu umfangreich als nicht autonah. Wenn du einfach nur mal so ein Rennen fahren willst und geile Karren über krasse Strecken heizen willst, ist das einfach ein bisschen zu krass. Wobei das Problem auch die Forza Motorsport-Teile ein Stück weit auch haben, wo es auch x Millionen Karrierejahre und Autos und Strecken, also wobei Strecken gar nicht mal so extrem viele. Das wiederholst du dann irgendwann schnell, aber dann fährst du es nochmal rückwärts und dann werden die immer länger, die Rennen. Und das war alles sehr cool, aber irgendwann verlierst du halt auch die Nerven. Gut, andererseits, dann hast du, wenn du die Nerven nach 35 Stunden verlierst, dann hast du ja wirklich viel von dem Spiel gehabt. Man muss ja nicht alles immer bis aufs hinterletzte Eckchen durchgespielt haben. Und wir haben ja dann uns als Gegner, was nochmal wesentlich mehr Reiz. Oder als Opfer. Als Opfer, ja. Als Opfer, Alter. Ja, zwar ist ja die Internetmeinung irgendwie ein bisschen gegen die neue Xbox. Wir beide finden die aber, könnte ein sehr gelungenes Konzept sein, was halt nicht nur auf Gaming abzielt, sondern auch so ein All-in-One-Paket in deinem Wohnzimmer. Ja, richtig. Also ich finde das Konzept auch nicht schlecht. Es ist vor allen Dingen wirtschaftlich nachvollziehbar. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass Konsolen, die nur auf Spiele fokussiert sind, sich seit Jahren eigentlich nicht mehr wirklich rentieren. Oder nur auf dieses Hardcore-Gaming oder die Core-Gamer, wie es auch immer gern heißt. Nintendo hat sich nicht umsonst davon abgewandt, auch mit der Wii, und ist damit eigentlich ganz gut gefahren, auch wenn ich damit nichts anfangen kann. Aber der Weg hat sich ja scheinbar doch halbwegs bezahlt gemacht. Sony und Microsoft haben viel, viel Geld in die Xbox 360 und die PS3 investiert. Und es waren ja anfangs auch vorrangig Spielesysteme, gerade die 360 ist dann immer mehr auch so zum Multimedia-Gerät geworden und ist in den letzten Jahren dann tatsächlich auch profitabel geworden, und den Weg setzt halt die Xbox One konsequent fort. Ich hatte halt damals mich für die PS3 entschieden, weil die halt Blu-ray spielen konnte, abspielen konnte, und nicht, weil, keine Ahnung, die so gamerfreundlich ist oder so. Ich finde den Ansatz, den Xbox gemacht hat, den Microsoft gemacht hat, mit dem ich versuche, in einem Gerät Fernsehen, Video, Gaming und so ein bisschen Internet, Skype, Browser-Zeug zu verpacken, absolut super, weil, keine Ahnung, kann mir keiner erzählen, dass jemand gerne 6 Geräte in seinem Wohnzimmer stehen hat. Ja, eben. Und? Also ich hatte ja auch sowohl die Xbox als dann später auch die PlayStation, die ich auch seit, sagen wir mal, am Anfang habe ich noch viel auf der PlayStation gespielt, wobei mich da auch schon immer von Anfang an der Controller gestört hat. Aber seit 2 Jahren, glaube ich, fungiert die im Prinzip eigentlich auch nur noch als Blu-ray-Player. Von mal einem Spiel halt Uncharted 3 oder so abgesehen, ja, spiele ich alles, soweit mir möglich ist, halt auf der Xbox, weil ich einfach den Controller mehr mag, das ganze, ja, Xbox, ja, den Aufbau auch der Software, das Menü und den ganzen Kram. Ja, auf jeden Fall. Und mag die Achievements lieber als die PlayStation-Trophäen, Xbox Live, auch wenn es Geld kostet. Aber das, also wenn du einmal versucht hast, im PlayStation Network wirklich online zu spielen mit deinen Freunden, keine Ahnung, da ist Xbox Live so viel besser, und die 10 € im Monat oder was das kostet, ne? Das ist ja. Nimm mal. Also ich glaube, du kriegst ein Jahr Xbox Live für 40 €. Ja, dann und sind unter 4 Euro, klar. Und wirklich, also, wenn du, PlayStation Network ist wirklich der größte Schiss, den es gibt. Echt. Also, ja, und auch so, ich benutze die PlayStation wirklich auch fast nur noch, um Blu-rays abzuspielen. Ich zock relativ wenig im Moment. Und selbst da bin ich sehr unzufrieden, weil die einfach, ich habe noch die erste Generation, und die ist einfach mittlerweile brachial laut. Und wenn ich Videos streamen will, Mediaserver-mäßig, stürzt die ganze Zeit ab. Ich bin ja auch jetzt, werde ich in der nächsten Folge sagen, mir da eine Alternative am Zusammenbasteln. Ja, und weil jetzt die Xbox Blu-ray abspielen kann, die neue, es hat für mich die PlayStation keine Vorteile mehr. Ja, also ich bin da jetzt auch mal gespannt dann noch auf die E3, die ist ja dann auch noch vor dem Podcast Nummer 10, was da jeweils noch an Spielen vorgestellt wird, aber ich ja, bin auch im Prinzip schon relativ klar auf der Seite, die Xbox zu kaufen. Da müsste jetzt wirklich noch viel passieren, um da mich nochmal umzustimmen. Und es ist ja auch so, man muss ja auch sagen, wenn Microsoft so Sachen rausbringt, dann wird Sony das auch in ähnlicher Form machen. Ich meine, die sind ja nicht dumm. Ja, die sind genauso wie Microsoft natürlich vorrangig am Profit interessiert und dementsprechend wird auch alles dafür getan in Sachen Gebrauchsspielen und so, werden sich die Systeme nicht wirklich viel nehmen. Ja, weil wenn ich so Sachen lese wie, ja, man kann keine Self-Publishing Indie-Games auf der neuen Xbox kaufen, ja, als ob das auf der PS4 gehen würde. Ja, also ich stelle mir vor, was stellen sich die Leute denn darunter vor? Okay, dann ist Microsoft halt der Publisher für die Indie-Spiele, okay. Aber selbst wenn die Möglichkeit bestehen würde, die selbst zu publishen, müsste man ja bei Microsoft eine Gebühr wahrscheinlich bezahlen, um auf der Xbox was veröffentlichen zu können. Einfach damit nicht jeder Affe irgendwie seinen Scheiß da hochladen kann. Ja, das ist einfach wirklich wieder, ich weiß nicht, Hauptsache mal gemault. Ja. Aber das ist bei vielen Sachen so. Ich würde aber sagen, wir führen das nicht noch viel weiter aus, genau, weil dazu ja dann nochmal ja, in Folge 10 durchaus sehr viel mehr kommen wird, wo wahrscheinlich dann auch schon einfach klarer ist in vielen Sachen, was wirklich Sache ist. Außerdem ist jetzt schon 8:30 und wir wollen ja gleich noch dieses großartige deutsche, wie sagen die Medien so schön, das großartige deutsch-deutsche Finale zwischen den Bayern und Dortmund gucken. Ja. Wir haben zwar mit beiden Mannschaften nicht so viel. Also Dortmund ist für mich ein sympathischer Verein. Die Bayern hasse ich halt abgrundtief. Ja, also. Also nicht abgrundtief, aber. Ja, ist auch lieber, wenn die Dortmunder gewinnen. Mal gucken, was dann warum kommt. Ich hoffe einfach, es wird ein schönes, faires, gutes Spiel ohne Schiedsrichterfehlentscheidungen und. Gut, ja, dann schauen wir mal, was wir nächste Woche so trinken. Entscheiden wir spontan, denke ich. Würde ich sagen, machen wir spontan. Und dann gibt es bestimmt auch unsere Gedanken zum Champions League Finale. Zumindest kurz, je nach Ausgang. Je nach Ausgang. Ja, dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.